dieser Scheiße. Und du siehst so kotzen aus. Du benutzt niemals Seife. Aus den Winkeln läuft weiter rum. Du bist der letzte Dreck. Du bist der letzte Dreck. Du bist der letzte Dreck. Du bist der letzte Dreck. Du bist der letzte Dreck. Du bist der letzte Dreck. Du bist der letzte Dreck. Danke, danke, Carlos! Zwischen Müll und Dreck geht es sehr gut. Du teilst mit Schimmel dein Zuhause. Abfall und Kriegsgemut. Deine besten Freunde sind Kakerlack und Laut. Man fragt dich, wofür du lebst. Kannst du dich denn selbst ertragen? Merkst du nicht, dass Dreck an dich lebt? Was soll man zu so'n Stück Scheiße noch sagen? Du bist der letzte Dreck. Du bist der letzte Dreck. Du bist der letzte Dreck.